Wir verbrachten 3 Wochen bei einem G, gelegentlich unterbrochen von kurzen Perioden des freien Falls, in denen Navigationschecks durchgeführt wurden. Die Masaryk 2 entfernte sich in einer langen, engen Schleife von Kolapsar Resch 10, um dann wieder zu ihm zurückzukehren. In dieser Zeit lief alles bestens. Die Leute gewöhnten sich ziemlich schnell an den Schiffsalltag. Ich setzte auf ein Minimum an Arbeit und ein Maximum an Theoriewiederholung und Sport, zu ihrem eigenen Vorteil, obwohl mir meine Lebenserfahrung sagte, dass sie das vermutlich anders sahen. Nach etwa einer Woche baute Rutkowski, der als Küchenhelfer eingesetzt war, einen Destillierapparat, der täglich etwa 8 Liter 95%igen Ethylalkohol lieferte. Ich wollte nicht unbedingt einschreiten, das Leben war traurig genug, und solange die Leute nüchtern zum Dienst erschienen, machte es mir nichts aus. Aber ich hätte verdammt gern gewusst, wie er es schaffte, die nötigen Rohstoffe aus unserem fein abgestimmten Ökokreislauf abzuzweigen und womit die Leute den Fusel bezahlten. Also benutzte ich den Dienstweg einmal in der anderen Richtung und bat Al-Saver, einige Nachforschungen anzustellen. Sie fragte Javil, und der horchte wiederum Carreras aus, der mit unserem Koch Orban befreundet war. Wie sich herausstellte, hatte Orban die ganze Sache eingefädelt und ließ Rutkowski nun die Drecksarbeit machen. Außerdem brannte er darauf, mit seinem Einfall vor einer vertrauenswürdigen Person anzugeben. Wenn ich meine Mahlzeiten je mit der Mannschaft eingenommen hätte, wäre mir wahrscheinlich nicht entgangen, dass etwas Krummes lief. Aber das System machte vor der Tür der Offiziersmesse Halt. Über Rutkowski hatte Orban einen schiffsweiten Tauschhandel auf Alkoholwährung organisiert. Zu jeder Mahlzeit gab es ein extrem süßes Dessert, Grütze, Pudding oder Eiercreme, die man essen konnte, wenn man das pappige Zeug mochte. Aber wenn sie noch auf dem Tablett stand, das man zum Recyclingfenster trug, stellte einem Rutkowski dafür einen 10-Cent-Gutschein aus und kratzte die Nachspeise vom Teller in einen Fermentierbottich. Er hatte 2 20-Liter-Bottiche, von denen jeweils einer arbeitete, während der andere gerade gefüllt wurde. Für Gutscheine im Wert von $5 konnte man einen 1/2 Liter Ethylalkohol mit Geschmackszusätzen nach Wahl erstehen. Eine Gruppe von 5 Leuten, die sämtliche Nachspeisen ablieferten, konnten etwa 1 Liter pro Woche erwerben. Genug für eine Party, aber nicht genug für ein öffentliches Ärgernis oder gar Gesundheitsprobleme. Diana Al-Saver überbrachte mir diese Informationen mit einer Flasche von Rutkowskis Schlimmstem. Die Bezeichnung stimmte wörtlich, denn er enthielt eine Geschmacksnote, die gründlich daneben gegangen war. Das erkannte ich auch daran, dass nach Durchlaufen des gesamten Dienstwegs nur ein paar Kubikzentimeter fehlten. Das Aroma war eine grauenhafte Mischung aus Erdbeeren und Kümmel. Diana aber liebte ihn mit der perversen Begeisterung von Menschen, die selten trinken. Ich ließ etwas Eiswasser heraufbringen, und nach einer Stunde hatte sie total abgehoben. Ich selbst machte mir einen Drink und ließ ihn halb voll stehen. Nachdem sie die Station zum Vollrausch etwa zur Hälfte durchlaufen und einen beschwichtigenden Monolog in Richtung ihrer Leber gemurmelt hatte, hielt sie plötzlich den Kopf schräg und starrte mich mit entwaffnender Direktheit an. »Sie haben ein echtes Problem, Major Mandela.« »Nicht halb so wild wie das Problem, das Sie morgen früh haben werden, Leutnant.« »Ach, das...« Sie fuchtelte beschwipst mit der Hand vor ihrem Gesicht umher. »Ein paar Vitamine, etwas Glucose, ein Kubik Adrenalin. Wenn das alles nichts bringt, Sie haben ein echtes Problem.« Sie nickte weise. »Was Sie brauchen, ist ein Termin bei diesem netten Unteroffizier Valdez.« Valdez war als Sexualberater für die Männer an Bord zuständig. »Er besitzt Einfühlungsvermögen, ist sein Job. Er würde Ihnen...« »Das Thema haben wir besprochen, oder? Ich will so bleiben, wie ich bin.« »Wollen wir das nicht alle?« Sie wischte sich eine Träne ab, die vermutlich 1% Alkohol enthielt. »Wissen Sie, wie die sie ihn nennen? Den alten Ram... Nein, so nicht.« Sie starrte den Boden und dann die Wand an. »Den alten Vorderlader, das war's.« Ich hatte Schlimmeres erwartet, allerdings nicht zu früh. »Ach, das stört mich nicht. Jeder Kommandant kriegt seinen Spitznamen.« »Weiß ich, aber...« Sie stand plötzlich auf und schwankte leicht. »Öha, ich hab zu viel getrunken, ich muss mich hinlegen.« Sie wandte sich von mir ab und streckte sich, dass ihre Gelenke knackten. Dann löste sie einen Klettverschluss, streifte die Uniform ab und ging auf Zehenspitzen zu meinem Bett. Sie setzte sich und klopfte einladend auf die Matratze. »Komm schon, William. Einzige Chance.« »Um Himmels Willen, Diana, das wäre nicht fair.« »Alles fair?« Sie kicherte. »Außerdem, ich bin Ärztin, ich sehe das Ganze klinisch. Macht mir überhaupt nichts aus. Nun hilf mir doch mal aus diesem Ding.« Wie vor 1000 Jahren hatten die BHs immer noch Verschlüsse an unerreichbaren Stellen. Ein wahrer Gentleman hätte ihr beim Ausziehen geholfen und dann unauffällig die Flucht ergriffen. Oder er hätte sofort die Flatter gemacht. Da ich weder zu der einen noch zu der anderen Handlungsweise neigte, beschloss ich, die Gelegenheit zu nutzen. Vielleicht war es ihr und mein Glück, dass sie einschlief, bevor wir ernsthaft zur Sache kamen. Ich genoss eine Zeit lang ihren Anblick und ihre weiche Haut. Aber da ich mich dabei wie ein Spanner fühlte, sammelte ich schließlich ihre Sachen ein und zog sie wieder an. Ich hob sie aus dem Bett und wankte mit der süßen Last in Richtung Tür, als mir gerade noch einfiel, dass ihr Ruf für den Rest des Feldzugs im Eimer war, wenn mich jemand dabei beobachtete, wie ich sie in ihr Quartier trug. Also rief ich Charlie an, erklärte ihm, dass Diana mit mir gebechert und das Zeug nicht vertragen hätte, und fragte ihn, ob er nicht auch ein Glas trinken und mir dann helfen wolle, die Ärztin in ihre Kabine zu schaffen. Als Charlie klopfte, lehnte sie unverfänglich in einem Sessel und schnarchte leise. Er lächelte auf sie hinunter. Arzt, heile dich selbst. Ich bot ihm die Flasche mit der entsprechenden Warnung an. Er roch daran und schnitt eine Grimasse. »Was ist denn das? Möbelpolitur?« »Etwas, das die Köche zusammengebraut haben, frisch aus der Vakuumdistille.« Er stellte das Zeug behutsam ab, als könne es jeden Moment explodieren. »Ich gehe davon aus, dass die Zahl der Abnehmer gewaltig schrumpfen wird. Wahrscheinlich sterben sie an diesem Gift wie die Fliegen. Wollen Sie im Ernst behaupten, dass sie dieses grausige Gebräu getrunken hat?« »Nun, die Köche gaben zu, dass es ein missglücktes Experiment war. Die anderen Geschmacksrichtungen scheinen besser gelungen zu sein. Doch sie hat es getrunken, mit wachsender Begeisterung.« »Ist nicht zu fassen«, er lachte. »Wie tragen wir sie nun am besten? Wenn Sie die Beine nehmen, fasse ich sie unter den Achseln.« »Nein, ich schlage vor, wir stützen sie von beiden Seiten. Vielleicht können wir sie dazu bringen, die paar Schritte selbst zu gehen.« Sie stöhnte ein wenig, als wir sie aus dem Sessel hochzogen, öffnete ein Auge und sagte, »Hallo, Charlie.« Dann schloss sie das Auge wieder und ließ sich widerstandslos zu ihrem Quartier hinunterführen. Niemand begegnete uns unterwegs, aber ihre Kabinengenossin Larssonen saß noch wach da und las. »Sie hat den Fusel echt getrunken?« Sie betrachtete ihre Freundin mit einem amüsierten Kopfschütteln. »Kommen Sie, ich helfe Ihnen.« Zu dritt mühten wir uns ab, sie ins Bett zu bringen. Larssonen strich ihr die Haare aus der Stirn. »Sie sagte nur, dass sie ein Experiment wagen wolle.« »Offenbar besitzt sie mehr Forschergeist, als ich je aufbringen werde«, meinte Charlie, »und einen stärkeren Magen.« Wir alle bereuten, dass er das gesagt hatte. Diana gab etwas belämmert zu, dass sie sich an nichts mehr erinnerte, was nach dem ersten Drink geschehen war, und ich entnahm ihren Worten, dass sie glaubte, Charlie sei die ganze Zeit bei uns gewesen. Das erleichterte die Sache erheblich. Aber warte nur, meine schöne latente Hetero, sobald wir im nächsten Hafen einlaufen, werde ich uns eine Flasche guten Scotch besorgen. In 700 Jahren. Wir begaben uns erneut in die Beschleunigungstanks, diesmal für den Sprung von Resch 10 nach Kaff 35. Das bedeutete 2 Wochen bei 25G, gefolgt von 4 Wochen Schiffsalltag bei 1G. Ich hatte meine Politik der offenen Tür laut genug verkündet, aber bislang hatte kaum jemand von meinem Angebot Gebrauch gemacht. Ich bekam die Mannschaft nur selten zu sehen, und wenn, dann meist aus negativem Anlass. Überprüfung des Leistungsstands, Verwarnungen und gelegentliche Vorträge. Dazu kam, dass sie schwer zu verstehen waren, außer ich richtete eine direkte Frage an sie. Für die meisten von ihnen war Englisch zwar Muttersprache oder zumindest erste Fremdsprache, aber es hatte sich während der letzten 450 Jahre so stark verändert, dass ich fast nichts verstand oder gar nichts, wenn sie schnell redeten. Zum Glück hatte man ihnen während der Grundausbildung das Englisch des frühen 24. Jahrhunderts beigebracht. Es diente momentan als eine Art Lingua Franca, mit deren Hilfe sich die Soldaten des 28. Jahrhunderts und die Zeitgenossen seiner urmal 19 Großeltern verständigen konnten. Ich dachte an meinen ersten Kommandanten, Hauptmann Stott, den ich, wie der Rest der Kompanie, von ganzem Herzen gehasst hatte, und versuchte mir vorzustellen, was ich ihm gegenüber empfunden hätte, wenn er abartig veranlagt gewesen wäre und man uns gezwungen hätte, eigens seinetwegen eine neue Sprache zu lernen. Daher war es kein Wunder, dass wir Probleme mit der Disziplin hatten. Das Wunder war vielmehr, dass wir überhaupt so etwas wie Disziplin hatten. Der Hauptverdienst daran kam Hillebeau zu. So wenig ich sie persönlich mochte, ich musste anerkennen, dass sie die Truppen hervorragend auf Vordermann brachte. Die meisten Graffiti an Bord beschäftigten sich deshalb auch mit unwahrscheinlichen sexuellen Geometrien zwischen dem zweiten Feldoffizier und ihrem Kommandanten. Von Kaff 35 begaben wir uns nach Samk 78, von dort nach Ayin 129 und schließlich nach Saad 138. Bei den meisten Sprüngen legten wir nicht mehr als ein paar hundert Lichtjahre zurück, doch der letzte ging über 140.000, vermutlich die größte Entfernung, die ein bemanntes Raumschiff jemals überbrückt hatte. Die Zeit, die man im Innern eines Wurmlochs verbrachte, blieb stets die gleiche, unabhängig von der Strecke, die dabei zurückgelegt wurde. Während meines Physikstudiums hatte ich noch gelernt, dass die Dauer eines Kollapsarsprungs exakt gleich Null war. 200 Jahre später allerdings wurde anhand eines komplizierten Wellenexperiments bewiesen, dass der Sprung tatsächlich den winzigen Bruchteil einer Nanosekunde dauerte. Nicht gerade viel, möchte man meinen, aber die Erkenntnis, dass die Aktion von A nach B überhaupt von der Zeit abhängig war, zwang die Wissenschaft, die Physik ab der Entdeckung des Kollapsarsprungs noch einmal völlig umzubauen. Über die endgültige Form waren immer noch heftige Diskussionen im Gange. Aber wir hatten ein drängenderes Problem, als wir mit 3/4 Lichtgeschwindigkeit aus dem Kollapsarfeld von Saad 138 schossen. Es gab keine Möglichkeit, auf Anhieb festzustellen, ob die Taurier bereits vor uns angekommen waren. Wir schickten eine vorprogrammierte Drohne los, die sich einen Überblick verschaffen und uns warnen sollte, falls sie fremde Schiffe oder taurische Aktivitäten auf einem der Kollapsarplaneten entdeckte. Nach dem Start der Drohne kehrten wir in unsere Tanks zurück und die Bordcomputer leiteten ein Ausweichmanöver ein, das insgesamt 3 Wochen dauerte und das Schiff stark verlangsamte. Es gab keine Probleme, außer dass 3 Wochen eine verdammt lange Zeit sind, wenn man sie erstarrt in einem Tank zubringen muss. Noch Tage danach schleppten wir uns wie Greise und Krüppel durch die Gegend. Hätte die Sonde gefunkt, dass sich die Taurier bereits in der Gegend befanden, wären wir sofort auf 1G-Bremsschub heruntergegangen, um unsere Kampfschiffe und mit Nova-Bomben bestückte Drohnen ausschwärmen zu lassen, falls uns die Zeit dazu geblieben wäre. Manchmal schafften es die Taurier nämlich, ein gegnerisches Schiff wenige Stunden nach dem Eintritt in ein System zu erledigen, und es gibt sicher schönere Todesarten, als im Innern eines Beschleunigungstanks zu sterben. Wir brauchten 1 Monat, um uns bis auf wenige AEs an Saad 138 heranzupirschen, wo die Drohne mittlerweile einen Planeten aufgespürt hatte, der unseren Anforderungen entsprach. Es war eine merkwürdige Welt, etwas kleiner als die Erde, aber dichter. Sie war nicht ganz so frostig wie die meisten Durchgangsplaneten, zum einen wegen der Wärme, die aus ihrem Innern aufstieg, und zum anderen, weil S. Doradus, der hellste Stern der ganzen Wolke, nur 1/3 Lichtjahr entfernt war. Und sie besaß praktisch kein Relief. Aus dem Weltraum betrachtet, erinnerte sie an eine leicht verformte Billardkugel. Leutnant Gimm, unser Bordphysiker, wies auf ihre anormale, fast kometenähnliche Bahn hin und erklärte die relativ glatte Oberfläche damit, dass sie wohl die meiste Zeit ihres Daseins als Vagabund im interstellaren Raum zugebracht hatte. So war sie vermutlich nie mit einem größeren Meteor zusammengestoßen, ehe sie in den Anziehungsbereich des Kollapsars geriet und eingefangen wurde, für immer gezwungen, ihn zusammen mit all dem anderen kosmischen Treibgut zu umkreisen. Wir ließen die Masaryk 2 in einer Umlaufbahn. Sie konnte zwar landen, aber das hätte ihre Sichtweite und Fluchtgeschwindigkeit eingeschränkt, und schafften das Baumaterial und die sonstige Ausrüstung mit den 6 Kampfschiffen auf die Planetenoberfläche. Es war eine Wohltat, das Schiff zu verlassen, obwohl der Planet nicht gerade als einladend bezeichnet werden konnte. Er hatte eine dünne Atmosphäre aus Wasserstoff und Helium, die ständig in heftiger Bewegung war, und selbst um die Mittagszeit herrschten so eisige Temperaturen, dass alle anderen Elemente nur in flüssiger oder fester Form vorkamen. Mittag war, wenn S. Doradus am Himmel stand, ein winziger, schmerzhaft greller Funke. Nachts sank die Temperatur langsam von 25 auf 17 Kelvin ab. Das verursachte einige Probleme, weil gegen Morgen der Wasserstoff aus der Atmosphäre zu kondensieren begann und alles so rutschig machte, dass wir nur dasitzen und abwarten konnten, bis er wieder verdunstet war. Ein schwacher, pastellfarbener Regenbogen, der den neuen Tag ankündigte, bot die einzige Abwechslung in der schwarz-weißen Monotonie der Landschaft. Der Boden war trügerisch, bedeckt mit Graupeln aus gefrorenem Gas, die vom Wind unaufhörlich umhergerollt wurden. Man musste sich mit behutsamen Watschelschritten fortbewegen, wenn man auf den Beinen bleiben wollte. Von den vier Leuten, die während der Errichtung des Stützpunkts sterben sollten, wurden drei die Opfer einfacher Stürze. Die Soldaten zeigten sich wenig begeistert über meine Entscheidung, erst die Abwehrbasis und den äußeren Verteidigungsring und erst dann die Unterkünfte zu errichten. Aber diese Reihenfolge entsprach den Vorschriften, und sie erhielten für jeden Tag auf dem Planeten zwei Ruhetage an Bord, was zugegeben etwas knauserig war, da die Schiffstage mit 24 Stunden berechnet wurden, während ein Planetentag 38,5 Stunden dauerte. Der Stützpunkt war in weniger als 4 Wochen fertig, und er bot ein eindrucksvolles Bild. Der äußere Verteidigungsring hatte 1 Kilometer Durchmesser und war mit 25 Gigawatt Lasern bestückt, die auf jedes erkennbare Objekt zwischen Perimeter und Horizont reagierten und innerhalb einer 1000stel Sekunde automatisch zielten und feuerten. Manchmal, wenn der Wind die richtige Stärke hatte, fegte er die feuchten Wasserstoffgraupeln auf dem Boden zu lockeren Schneebällen zusammen und rollte sie vor sich her. Sie kamen nie sehr weit. Zusätzlichen Schutz bot ein riesiger Minengürtel, der zum Einsatz kam, noch ehe der Feind am Horizont auftauchte. Die vergrabenen Minen detonierten, sobald ein Fremdkörper ihr schwaches elektromagnetisches Feld störte. Ein einzelner Taurier würde sie aus 20 Metern Entfernung auslösen. Ein kleines Raumschiff aus 1 Kilometer Höhe. Wir hatten insgesamt 2800 Stück verteilt, die meisten mit einem nuklearen 100-Mikrotonnen-Sprengsatz versehen. 50 der Dinger waren Tachyonenbomben mit einer ungeheuren Vernichtungskraft. Der Gürtel begann da, wo die Reichweite der Laser endete, und hatte eine Breite von etwa 5 Kilometern. Im Innern des Stützpunkts verließen wir uns auf unsere Handlaser und Mikrotonnengranaten. Darüber hinaus verfügte jeder Zug über einen Tachyonenraketenwerfer mit Repetiervorrichtung, der bislang noch nie im Kampf eingesetzt worden war. Als letzte Barriere wurde das Stasisfeld neben den Wohnquartieren errichtet. In der undurchsichtigen grauen Kuppel hatten wir genug urzeitliche Waffen gelagert, um selbst die Goldene Horde zu besiegen und einen kleinen Kreuzer für den Fall, dass wir zwar siegen, im Lauf der Schlacht aber alle unsere Raumschiffe verlieren sollten. 12 von uns konnten damit nach Sterntor zurückkehren. Es hatte wenig Sinn, sich mit der Tatsache zu befassen, dass die restlichen Überlebenden untätig herumsitzen würden, bis sie von Ersatztruppen oder vom Tod erlöst wurden. Sämtliche Unterkünfte, Verwaltungs- und Gemeinschaftsräume befanden sich unter der Erde, damit sie nicht als Zielscheiben dienen konnten. Für die Truppenmoral war das allerdings weniger gut. Es gab Wartelisten für jede Art von Außendienst, ganz gleich wie anstrengend oder gefährlich er sein mochte. Anfangs hatte ich nicht erlaubt, dass die Leute in ihrer Freizeit an die Oberfläche gingen, zum einen wegen der Gefahren, die der Planet barg, zum anderen, weil die ständigen Kontrollen einen ziemlichen Verwaltungsaufwand bedeuteten. Zu guter Letzt musste ich jedoch nachgeben und den Leuten ein paar Stunden Ausgang pro Woche zugestehen. Es gab nichts zu sehen, außer der monotonen Ebene und dem Himmel, der tagsüber von Estorados und nachts von dem riesigen, schwach schimmernden Oval der Milchstraße beherrscht wurde. Aber selbst das war ein Fortschritt gegenüber dem Anblick der Wände und Decken aus geschmolzenem Fels. Ein beliebter Sport bestand darin, zum Perimeter hinauszugehen und kleine Schneebälle vor die Laserkanonen zu werfen, um zu testen, ob die Waffen davon ausgelöst wurden oder nicht. Der Unterhaltungswert dieses Zeitvertreibs entsprach für meine Begriffe etwa dem spannenden Anblick eines tropfenden Wasserhahns, aber viel Schaden konnten sie damit nicht anrichten, da die Waffen nur nach außen feuerten und wir mehr als genug Energie zur Verfügung hatten. 5 Monate lang ereignete sich wenig. Es gab die gleichen bürokratischen und soziologischen Probleme wie auf der Masaryk II. Aber als passive Troglodyten waren wir weit weniger in Gefahr als bei unseren Sprüngen von Kollapsar zu Kollapsar, zumindest so lange, bis der Feind auftauchte. Ich drückte beide Augen zu, als Rutkowski seinen Destillierapparat wieder aufbaute. Alles, was die Eintönigkeit des Garnisonsbetriebs unterbrach, war willkommen. Und die Gutscheine ließen sich nicht nur in Schnaps umsetzen, sondern auch als Jetons bei Glücksspielen verwenden. Ich machte lediglich 2 Einschränkungen. Niemand, der nicht absolut nüchtern war, durfte ins Freie. Und niemand durfte für die Gutscheine Sex anbieten. Vielleicht war das der Spießer in mir. Aber auch in diesem Falle konnte ich mich auf die Vorschriften berufen. Die Meinung der Mannschaftsbetreuer war geteilt. Leutnant Wilbur, der Psychiater, gab mir recht. Die Sextherapeuten Kaidi und Valdez fanden das Verbot falsch. Aber als Ansprechpartner bei zwischenmenschlichen Problemen hatten sie vermutlich auch den größten finanziellen Vorteil von einer solchen Entwicklung. 5 Monate bequemer, langweiliger Routine. Und dann kam Soldat Grobar. Aus naheliegenden Gründen waren Waffen in den Unterkünften verboten. Bei dem harten Training der Elitetruppen konnte selbst ein Faustkampf zu einem tödlichen Duell werden, und die Stimmung war gereizt. Hätten 100 normale Menschen nur eine Woche in unseren Höhlen zubringen müssen, wären sie einander wahrscheinlich an die Gurgel gefahren, aber unsere Soldaten waren handverlesen, unter anderem nach dem Aspekt, dass sie in beengten Verhältnissen nicht durchdrehten. Dennoch gab es Schlägereien. Grobar hatte seinen Ex-Liebhaber schon fast umgebracht, als der ihm beim Essenfassen eine Grimasse schnitt. Dafür bekam er eine Woche Einzelarrest, sein Ex Sean übrigens auch, weil er den Streit provoziert hatte, mit anschließendem Strafdienst und die Auflage, an einer Gesprächstherapie teilzunehmen. Außerdem versetzte ich ihn in den 4. Zug, damit er Sean nicht täglich sehen musste. Bei ihrer ersten Wiederbegegnung in einem der Korridore begrüßte Grobar seinen Ex mit einem Karatetritt gegen den Kehlkopf, mit dem Resultat, dass Diana dem Opfer eine neue Luftröhre verpassen musste. Grobar erhielt verschärfte Einzelhaft, Therapie und Strafdienst. Herrgott, ich konnte ihn schließlich nicht in eine andere Kompanie versetzen. Daraufhin benahm er sich 2 Wochen lang manierlich. Ich knobelte so lange an den Dienst- und Essenszeiten herum, bis ich sicher sein konnte, dass die beiden Streithähne nie zusammen in einem Raum waren. Aber sie trafen sich wieder im Korridor. Und diesmal endete die Partie ausgeglichen. Sean beklagte 2 gebrochene Rippen. Grobar verlor 4 Schneidezähne und erlitt einen Hodenriss. Wenn es so weiterging, hatte ich bald 1 bis 2 weniger durchzufüttern. Nach den Statuten der allgemeinen Militärgerichtsbarkeit hätte ich die Exekution von Grobar anordnen können, da wir uns formal betrachtet im Kriegszustand befanden. Vielleicht wäre das zu diesem Zeitpunkt wirklich das Beste gewesen. Aber Charlie schlug eine humanere Lösung vor und ich ging darauf ein. Wir konnten Grobar schon aus Platzgründen nicht endlos in Einzelhaft halten, obwohl das die einzig menschliche und praktisch durchführbare Vorgehensweise zu sein schien. Aber an Bord der Masaryk 2, die den Planeten in einem Parkorbit umkreiste, hatten sie genügend freie Quartiere. Ich nahm Kontakt zu Antopol auf und sie erklärte sich bereit, sich um ihn zu kümmern. Zum Dank für dieses Entgegenkommen erteilte ich ihr die Erlaubnis, den Bastard über Bord zu werfen, falls er Schwierigkeiten machte. Wir beriefen eine Generalversammlung ein, um den Fall Grobar ausführlich zu erörtern, in der Hoffnung, dass die anderen zumindest eine Lehre daraus zogen. Ich stand auf dem Felspodest, die Kompanie vor mir, die Offiziere und Grobar hinter mir, und wollte eben mit meiner Ansprache beginnen, als der Blödmann den Entschluss fasste, mich umzulegen. Wie jeder andere musste auch Grobar 5 Stunden wöchentlich im Innern des Stasisfelds trainieren. Unter strenger Aufsicht erprobten dort die Soldaten Säbel, Lanzen und sonstiges Blechspielzeug an Taurier-Dummies. Irgendwie war es Grobar gelungen, eine Waffe nach draußen zu schmuggeln, eine indische Chakra, um genau zu sein. Bei diesem Ding handelt es sich um eine Art Metallring mit messerscharf geschliffener Außenkante, nicht ganz einfach zu handhaben, aber wirksamer als jedes Wurfmesser, wenn man den Dreh erstmal raus hat. Und Grobar wusste damit umzugehen. In Sekundenbruchteilen machte Grobar die Offiziere neben sich kampfunfähig, rammte Charlie den Ellbogen an die Schläfe und brach Hillebohr mit einem Tritt die Kniescheibe, zog die Chakra aus der Uniformjacke und schleuderte sie mit einer einzigen fließenden Bewegung in meine Richtung. Sie hatte bereits den halben Weg zu meiner Kehle zurückgelegt, ehe ich reagierte. Instinktiv schlug ich nach dem Wurfring, um seine Flugkurve zu ändern, und hätte um 1 Haar 4 Finger verloren. Die scharfe Kante schlitzte mir die Handfläche auf, aber ich schaffte es, das Ding von seiner Bahn abzubringen. Im nächsten Moment stürzte sich Grobar auf mich, das Gesicht zu einer hasserfüllten Grimasse verzerrt. Vielleicht begriff er nicht, dass der alte Vorderlader in Wahrheit nur 5 Jahre älter war als er, dass der alte Vorderlader im Kampf geschulte Reflexe besaß und 3 Wochen Kinästhesietraining hinter sich hatte. Jedenfalls war es so einfach für mich, dass er mir fast leid tat. Seine rechte Zehe drehte sich einwärts. Ich wusste, dass er noch 1 Schritt machen und dann zum Savate-Sprung ansetzen würde. Also verkürzte ich den Abstand zwischen uns unauffällig mit einer Balestra und versetzte ihm im gleichen Moment, da er sich mit beiden Füßen vom Boden abstieß, einen unsanften Kick in den Solarplexus. Er war bewusstlos, ehe er am Boden aufschlug, aber nicht tot. Hätte ich ihn in Notwehr getötet, wären meine Probleme vorbei gewesen. Stattdessen hatten sie sich plötzlich vervielfacht. Einen neurotischen Unruhestifter kann jeder Kommandant einsperren und vergessen, nicht aber einen verhinderten Attentäter. Und ich musste keine Volksabstimmung durchführen, um zu wissen, dass der Befehl zur Exekution mein Verhältnis zur Truppe nicht gerade verbessern würde. Ich merkte, dass Diana neben mir kniete und versuchte, meine geballte Faust zu öffnen. »Kümmern Sie sich um Hillebow und Moore«, murmelte ich. Dann ließ ich die Kompanie wegtreten. »Das ist doch alles Quatsch!« Charlie presste ein feuchtes Tuch gegen die Beule an der Schläfe. »Sie glauben also nicht, dass ich ihn exekutieren muss?« »Hören Sie auf zu zappeln!« Diana versuchte, die Schnittränder zusammenzudrücken, um sie mit dem Wundkleber zu verschließen. Vom Gelenk abwärts fühlte sich die Hand wie ein Eisklumpen an. »Zumindest nicht eigenhändig. Sie können andere dazu abkommandieren.« »Charlie hat recht«, sagte Diana. »Bestimmen Sie ein halbes Dutzend Leute durch das Los.« Hillebow lag auf dem zweiten Feldbett der Krankenstation, und ich war froh, dass sie fest schlief. Ich legte keinen gesteigerten Wert auf ihre Meinung. »Und wenn sich einer der Ausgelosten weigert?« »Dann bestrafen Sie ihn und nehmen einen anderen«, erklärte Charlie. »Sie dürfen Ihre Autorität nicht untergraben, indem Sie öffentlich einen Job verrichten, der eindeutig delegiert werden sollte.« »Das mag für einen normalen Job gelten, aber das hier, niemand in der Kompanie hat je getötet. Es würde so aussehen, als überließe ich die Schmutzarbeit den anderen.« »Wenn das so verdammt kompliziert ist«, warf Diana ein, »warum treten Sie dann nicht vor die Leute hin und versuchen, ihnen das klarzumachen? Und anschließend lassen Sie die ganze Kompanie Strohhalme ziehen. Sie haben es doch nicht mit kleinen Kindern zu tun.« »Es hatte mal eine Armee gegeben, in der man so vorgegangen war«, flüsterte mir mein Quasi-Gedächtnis ein. »Die marxistischen Milizen im Spanischen Bürgerkrieg, frühes 20. Jahrhundert. Man kam einem Befehl nur dann nach, wenn er genau begründet war. Ergab die Begründung keinen Sinn, konnte man den Gehorsam verweigern. Offiziere und Mannschaften betranken sich zusammen und verzichteten auf Titel und Ehrbezeigungen. Sie verloren den Krieg. Aber die andere Seite verstand eben gar keinen Spaß.« »Fertig.« Diana ließ meine schlaffe Hand los. »Unterlassen Sie in der nächsten halben Stunde jeden Versuch, sie zu gebrauchen. Erst wenn sie zu Schmerzen beginnt, ist sie wieder einsatzbereit.« Ich besah mir ihre Arbeit aus der Nähe. »Die Wundränder sind etwas verschoben, also nicht, dass ich meckern will.« »Dazu besteht auch kein Anlass. Sie können froh sein, dass ich nicht amputieren musste. Jenseits von Sterntor gibt es nämlich keine Möglichkeiten, Regenerationsmaßnahmen einzuleiten.« »Bei einem besser gezielten Wurf hätte auch Ihr Kopf ab sein können«, stichelte Charlie. »Ich verstehe Ihre Hemmung nicht. Sie hätten den Bastard sofort töten sollen.« »Das weiß ich selbst, verdammt nochmal.« Sowohl Charlie wie Diana zuckten bei meinem Wutausbruch zusammen. »Ja, scheiße, war nicht so gemeint. Aber lassen Sie die Angelegenheit meine Sorge sein.« »Warum wechselt ihr beiden nicht mal das Thema?« Diana stand auf und überprüfte den Inhalt ihres Arztkoffers. »Ich habe noch einen Patienten zu versorgen. Versucht inzwischen, euch nicht gegenseitig aufzuregen.« »Grobar?« fragte Charlie. »Genau. Ich muss dafür sorgen, dass er ohne fremde Hilfe aufs Schafott steigen kann.« »Was machen wir, wenn Hillebow...« »Sie ist noch mindestens eine halbe Stunde außer Gefecht. Aber ich schicke Jarville her, für alle Fälle.« Sie eilte hinaus. Schafott. Daran hatte ich bis jetzt keinen Gedanken verschwendet. »Wie zum Teufel sollen wir ihn hinrichten? Hier drinnen geht es nicht, wegen der Truppenmoral. Ein Erschießungskommando würde ein ziemliches Gemetzel anrichten.« »Lassen Sie ihn aus der Luftschleuse stoßen«, schlug Charlie vor. »Sie schulden ihm kein großes Zeremoniell.« »Da haben Sie wohl recht. Ich dachte auch nicht in erster Linie an ihn.« Ich fragte mich, ob Charlie schon mal den Leichnam eines Menschen gesehen hatte, der auf diese Weise umgekommen war. »Vielleicht sollten wir ihn einfach in die Recyclinganlage stopfen. Dort würde er früher oder später ohnehin landen.« Charlie lachte. »Das klingt schon besser.« »Dazu müssten wir ihn allerdings ein wenig zurechtstutzen. Die Klappe ist nicht sonderlich breit.« Charlie hatte einige Vorschläge zur Lösung dieses Problems. Dann kam Jarville herein und begann sich um Hillebow zu kümmern, ohne uns zu beachten. Plötzlich flog die Tür zur Krankenstation auf. Ein Patient wurde von einem Sanitäter hereingerollt. Diana lief neben der Rolltrage her und presste beide Hände auf den Brustkorb des Mannes. Zwei Soldaten, die sie begleitet hatten, blieben an der Tür stehen. »Drüben an die Wand«, befahl sie. Der Mann auf der Bahre war Grobar. »Selbstmordversuch«, sagte Diana, aber das war offensichtlich. »Herzstillstand.« Er hatte eine Schlinge aus seinem Gürtel gemacht. Sie hing noch schlaff um seinen Hals. Aus der Wand kamen zwei große Elektroden mit Gummigriffen. Diana zerrte mit einer Hand daran, während sie mit der anderen Grobars Uniformjacke aufriss. »Hände weg von der Trage!« Sie hielt die Elektroden auseinander, trat auf einen Fußschalter und drückte die beiden Teller auf seine Brust. Man hörte ein leises Summen. Sein Körper bäumte sich auf und sackte wieder zusammen. Es roch nach verbrannter Haut. Diana schüttelte den Kopf. »Bereiten Sie alles zum Öffnen des Brustkorbs vor«, sagte sie zu Javil. »Wir brauchen Doris.« Der Körper gurgelte, aber es war ein mechanisches Geräusch wie in einer Rohrleitung. Sie schaltete den Strom aus und ließ die Elektroden los, zog einen Ring vom Finger und schob die Arme bis zu den Ellbogen in den Sterilisierapparat. Javil verteilte eine übelriechende Tinktur auf dem Oberkörper des Mannes. Zwischen den beiden Elektronenbrandspuren war ein kleiner roter Punkt. Etwas verzögert begriff ich, was er zu bedeuten hatte, und trat näher, um Grobars Hals zu untersuchen. »Aus dem Weg, William! Sie sind nicht steril!« Diana ertastete sein Schlüsselbein, setzte das Skalpell ein wenig tiefer an und machte einen geraden Schnitt bis zum Brustbein hinunter. Blut quoll hervor, und Javil reichte ihr ein Instrument, das wie ein großer, verchromter Bolzenschneider aussah. Ich schaute weg, hörte aber, wie sich das Ding knirschend durch seine Rippen biss. Sie rief nach Wundhaken und Schwämmen, während ich zu meinem Feldbett zurückging. Aus dem Augenwinkel sah ich, wie sie die Hände in den offenen Brustkorb versenkte und sein Herz direkt zu massieren begann. Charlie sah so aus, wie ich mich fühlte.